بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat? Indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah hat ja für euch festgelegt, womit eure Eide zu lösen sind. Und Allah ist euer Schutzherr. Und er ist der Allwissende und Allweise. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Als der Prophet einer seiner Gattinnen eine Mitteilung im Geheimen anvertraute, als sie dann kundtat, und Allah es ihm offen darlegte, gab er ihr einen Teil davon bekannt und überging einen anderen Teil. Als er es ihr nun kundtat, sagte sie, »Wer hat dir das mitgeteilt?« Er sagte, »Kundgetan hat es mir der Allwissende und Allkundige. Wenn ihr beide euch in Reue zu Allah umkehrt, so werden eure Herzen sich ja der Aufrichtigkeit zuneigen. Und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, so ist Allah sein Schutzherr und Gabriel die Rechtschaffenen von den Gläubigen. Und die Engel werden darüber hinaus ihm Beistand sein. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch allen scheidet, zum Tausch andere Gattinnen geben, die besser sind als ihr, muslimische, gläubige, demütig ergebene, in Reue umkehrende, Allah dienende und umherziehende, früher Verheiratete oder Jungfrauen. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. O, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. O, die ihr ungläubig seid, entschuldigt euch heute nicht. Euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار